versteh ich, bin ein Löffel am Bankautomat. Wieder abgepackt und die Zahlen gehen ins Minus, doch ich bin ein Plusmacher. So wie der Buchmacher, wenn die Abrechnung folgt. Bang, bang, mach die Frau im Hut nicht. Bang, bang, schieß die Polizei auf dich. Bang, bang, im Boxring mach den Gong, wenn die Bombe dich trifft. Bang, bang, mit dem Ghost aus auf diesem Song von Leipzig bis Paris. Ich liebe in der Luft für die geisteskranke Cheese, welche du in der Dunkelheit creepen siehst. Bang, bang, some players in the game, you should die and see before them goons from the streets gotta catch ya. And if you ain't aware, we catch you into the ghost house. Bang, bang, some players in the game, you should die and see before them goons from the streets gonna catch ya. And if you ain't aware, we catch you into the ghost house. Get me out of here, bitch, as I catch it free. And that's what I'm on that ass, I'll tell your flip for me. Call me Wayne Gretzky, the way I'm killing. I'ma dismiss that bust on to the afterlife. Bang, bang, some players in the game.